Bayern 2. Radiokrimi. Wir bringen nun das Hörspiel Bombenteppich von Philipp Löhle. Darin wird ein deutscher Ingenieur in einem fernen Land entführt, in dem Gewalt, Korruption und Willkürherrschaft zum Alltag gehören. Der Ingenieur weiß nichts über seine Geiselnehmer und deren Forderungen. Je länger seine Gefangenschaft dauert, umso größer werden seine Verwirrung und Angst. Bombenteppich. Hörspiel von Philipp Löhle. Ich laufe zwischen den letzten Bäumen hindurch und verlasse den Wald. Aus der Kühle trete ich ins Sonnenlicht. Ich lege den Kopf in den Nacken und schließe die Augen. Die Sonne leuchtet sogar durch meine geschlossenen Lider. Sie bringt mein Gesicht auf angenehme Weise zum Glühen. Mir wird ganz wohlig. Die Härchen auf meinen Armen stellen sich auf. Ich atme tief ein und aus. Zu dem Zeitpunkt weiß ich noch nicht, dass ich träume. Das Gefühl der Wärme ist zu real. Dazu die Geräusche, Grillen zirpen. Blätter rascheln, Vögel rufen, im Unterholz zerbricht ein Ast. Ich spüre, dass ich von Tieren umgeben bin. Ein Tier unter Tieren. Ein Tier unter Tieren. Dann kommen mir Zweifel. Irgendetwas passt nicht in dieses Bild. Es ist fast zu perfekt. Oder dieses Geräusch aus dem Unterholz. Das ist kein Ast. Da. Nochmal. Da, nochmal. In der Wiese geht eine Tür auf. Leute springen auf mich zu. Plötzlich ist es dunkel, stickig. Es riecht nach kaltem Rauch. Ehe ich jemanden erkennen kann, habe ich einen Sack über dem Kopf. Um mich herum wird geschrien. Man drückt mir die Hände auf den Rücken und schneidet sie mit einer Machete ab. Nein, sie schneiden sie nur ein. Wieso schneiden die mir in die Handgelenke? Die schneiden mir gar nicht in die Handgelenke. Die ziehen Kabelbinder drum. Erst jetzt tut es weh. Ich vergesse zu schreien. Ich werde gehalten, gezogen, gedreht, geschoben. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich aufgestanden bin. Jetzt soll ich laufen. Es gelingt mir kaum. Meine Beine machen nicht mit. Ich hoffe, das ist der Traum und die Wiese die Realität. Hey, Realität! Realität! Schrei. Treppen. Eine Tür. Scheiße. Die Haustür. Die nehme ich mit. Es ist weniger stickig. Ein Auto. Ich zähle 3 zugeschlagene Türen. Um mich herum Männerschweiß. Dunkelheit. Es riecht nach Diesel und Wunderbaum am Rückspiegel. Ich sitze eingeklemmt zwischen 2 auf dem Rücksitz. Immer noch Geschrei. Vielleicht sind sie sich uneins, wo sie hinwollen. Ich habe nur einen Schuh an. Nur den linken. Ich weiß nicht, ob mich das stören soll. Wann habe ich den angezogen? Wann hat man mir den angezogen? Seltsamerweise versuche ich nicht zu verstehen, was gerade passiert. Stattdessen versuche ich mich zu erinnern. An gestern. An die Wochen zuvor. Es gelingt mir nicht. Das einzige Bild, das mir einfällt, ist diese Wiese. Ich hasse diese Wiese. Die Wiese mit der Tür. Ich hasse diese Wiese. Ich liebe die Wiese. Ich hasse die Tür. Immer noch Geschrei. Unter der Maske, Haube, Beutel wird mir warm. Plötzlich die Panik. Die könnten den Beutel in Gift getränkt haben und mich langsam vergiften. Der Beutel riecht nach Diesel. Oder das Auto riecht nach Diesel. In den Kurven falle ich gegen die Männer, die rechts und links von mir sitzen. Weil ich die Hände immer noch auf dem Rücken habe, kann ich mich nicht selber halten. Die Männer sind weich. Ihre Schultern sind weich. Fast freundschaftlich. Als hätte man eben zusammen ein Baumhaus gebaut. Das Auto bremst. Ich knalle mit dem Kopf gegen die Nackenstütze vor mir. Sitze ich gar nicht in der Mitte? Bin ich nochmal eingeschlafen? Wie lang sind wir gefahren? Ist vielleicht alles ganz anders. Sitze ich gar nicht in der Mitte? Bin ich nochmal eingeschlafen? Wie lang sind wir gefahren? Ist vielleicht alles ganz anders? Man zerrt an mir, schiebt mich, ich stolpere. Vielleicht ein Bordstein, dann nochmal Treppen, ein langer Gang. Im Freien, Schläge, ich zucke gegen eine Tür. Glück gehabt, flüsterndes Geschrei. Die Tür geht auf, schieben, zerren, ziehen, schubsen. Mein Knie stößt an. Vielleicht ein Tisch, ein Türrahmen. Jetzt werde ich eindeutig wo reingeschoben, dann stehen gelassen. Der Moment, bevor die Comicfiguren entdecken, dass unter ihnen ein tiefer Abgrund liegt. Aber ich falle nicht. Eine Tür wird geschlossen. Nicht verriegelt. Stille. Seit Jahren endlich mal wieder Stille. Ich stehe. Aufrecht, die Hände auf dem Rücken. Die Haube, den Sack, den Beutel auf dem Kopf. Jetzt stelle ich fest, dass ich schwitze. Dass ich stinke. Dann waren das vielleicht gar nicht die Männer. Waren es überhaupt Männer? Ich bleibe stehen. Warum bleibe ich stehen? Alles bleibt still. Warum bleibe ich stehen? Immer noch Stille. Jetzt weiß ich warum. Ich steige mit den Beinen durch meine Kabelbinderhände. Darum. Ich habe furchtbare Angst, das zu tun. Ich habe so unglaubliche Angst, das zu tun. Tu es aber trotzdem. Kaum sind die Hände wieder vor meinem Körper, reiße ich mir den Sack vom Kopf. Um mich herum ist alles grau. Ein leerer, grauer Raum. In einer Ecke ein Eimer. Da auf dem Boden eine graue Matratze. Keine Decke. An der Wand rechts ein graues Fenster. Vorhänge. Hinter mir die graue Tür. Kopfschütteln. Kopf wach schütteln. Kopf wach und klar schütteln. Okay. Ich setze mich. Und dann erst passiert das Schlimmste. Ich fange an zu denken. Ich bin seit etwa einer Woche in diesem Land. Ich kann die Sprache nicht. Ich kenne mich hier nicht aus. Und jetzt bin ich irgendwo. Irgendwo im Nirgendwo. Bei irgendwem. Ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht bei wem. Ich hätte mir die Fahrt merken müssen. Die Kurven zählen. Irgendwas. Dann der Schock, der Gedanke. Du bist entführt worden. Du bist jetzt also entführt worden. Scheiße! Ich bin echt entführt worden. Warum ich? Das muss eine Verwechslung sein. Klar, das kann nur eine Verwechslung sein. Die meinen nicht mich, nie im Leben. Was soll ich denen schon bringen? Ich meine... Gut, ich bin Deutscher. Das ist... Das reicht wahrscheinlich schon. Sowas kenne ich nur aus der Zeitung, aus dem Internet. Da werden die Leute immer geköpft, weil niemand zahlt. Schnappatmung. Herzrasen. Schläge im Kopf. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Meist wird doch verhandelt und dann ein Lösegeld bezahlt, was dementiert wird, damit es nicht zu Trittbrettfahrern kommt. Meist werden erschöpfte, ältere Touristen in halb verwahrlostem Zustand aus dem Dschungel geführt. Ich bin nicht alt. Ich bin nicht im Dschungel. Und ich bin kein Tourist. Punkt für mich. Ich bin Techniker. Ich wurde hierher geschickt, um im Zentrum für binationale Zusammenarbeit die IT auf Vordermann zu bringen. Mein Chef hat mich gefragt, würden Sie das machen? 10 Tage. Würden Sie es machen? Und ich habe sofort zugesagt. Wieso nicht? Ich finde sowas spannend. 10 Tage? Und ich habe sofort zugesagt. 10 Tage? Wieso nicht? Ich finde sowas spannend. Ja, genau. Ich finde sowas spannend. Das habe ich gesagt. Genau dieses Wort. Fuck! Jetzt habe ich spannend. Ich schließe die Augen und atme tief ein. Ich behalte die Luft drin. Mund, Augen, Nase geschlossen. Ich spüre die Luft in meinen Lungen. Sie drückt nach vorn. Dann atme ich aus. Ich werde versuchen, auf diese Weise Panikattacken zu unterdrücken. Versuchen. Die Tür wird aufgerissen. Ein Mann, er bellt. Ich schreie zurück. Ich habe nur den Sack abgenommen, wirklich. Sorry, nur den Sack. Ich setze ihn wieder auf. Wo ist er? Wo ist dieser Scheißsack? Ich zeige meine Kabelbinderhände. Er stellt eine Flasche Wasser hin. Er dreht sich rum. Er sucht etwas. Er dreht sich wieder zu mir. Er hat ein riesiges Messer in der Hand. Das Wasser. Das Messer. Was will der? Ich fange an zu zittern. Scheiße. Das ist eine Verwechslung. Verwechslung, verstehst du? Er kommt auf mich zu. Er schneidet mich entzwei. Nein. Er schneidet meine Kabelbinderhände entzwei. Die Tür knallt zu. Schlüssel im Schloss. Stille. Zwei Hände. Zwei Handgelenke. Rote Striemen, aber nicht schlimm. Das wird wieder, das ist gut. Das ist okay. Eine Flasche Wasser, okay. Wasser. Das heißt, ich soll was trinken. Das heißt, ich soll nicht verdursten. Was? Wasser trinken. Das heißt, es ist wichtig, dass ich am Leben bleibe. Das heißt, Sie brauchen mich noch. Es sind keine Irren. Sie haben einen Plan. Sie haben mich entführt, weil Sie genau mich entführen wollten? Scheiße. Das ist keine Verwechslung. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Atmen. Ich krieche zu der Flasche. Plastik. 0,5 Liter. Knirscht beim Öffnen. Original verpackt. Ich habe eine Wüste im Mund. Ich werde jetzt dieses Wasser trinken. Ich werde... Das... Ja. Was? Wasser. Was? Was, wenn da was drin ist? Scheiße. Ich rieche dran. Es riecht nach nichts. Klar. Wasser riecht ja auch nicht. Gift auch nicht. Immer. Aber die Flasche war doch original verpackt. War sie wirklich original verpackt? Warum habe ich nicht richtig drauf geachtet? Mann! Die entführen mich und ich mache die dümmsten Fehler, die es gibt. Keine Kurven gezählt, Wasser nicht untersucht. Ah, Idiot! Okay. Ich werde das nicht trinken. Ich halte das aus. Ich setze mich jetzt hier hin. Und die Flasche stelle ich da hin. Und dann werde ich die einfach nicht trinken. Eigentlich habe ich gar nicht so richtig Durst. Außerdem, das werde ich schon aushalten, so ohne Wasser, ohne Trinken. Ist doch kein Problem, 1-2 Tage. Ich meine, ich trinke die Flasche in einem Zug aus. Das... Hey, stopp, das ist eine Verwechslung, das ist eine, misunderstanding, bitte, please, listen, it's wrong, you know? Ja. Ich wache auf. Es ist noch dunkel. Seit ich in diesem Land bin, wache ich immer vor dem Wecker auf. Jetlag. Nach einer Woche immer noch? Ich drehe mich zu meinem Wecker um. Der... Wo ist der Mann? Oh. Okay. Ich werde niemandem erzählen, dass ich über Nacht vergessen habe, dass ich entführt wurde. Ach nee. Zeit. Die Zeit. Zeit, Zeit, Zeit. Noch sowas, was ich nicht bedacht habe. Ich muss unbedingt wissen, wie spät es ist. Es ist grau. Es ist wahrscheinlich, es wird morgens sein. Ich habe dieses Wasser getrunken und dann geschlafen. Nur einmal, ganz tief, ganz schwarz. Vom Grau ins Schwarz und wieder zurück. Wieder grau. Hier, grau. Zurückspulen. Ich bin an einem Samstag gelandet. Der Fahrer des Botschafters hat mich am Flughafen abgeholt. Ich schlafe im Gästezimmer der Botschaft. Das klingt pompöser, als es ist, aber es ist okay. Sonntag habe ich mich mit dem Leiter des Binationalen Zentrums getroffen. Stracke, der hat mir alles gezeigt. Netter Typ eigentlich. Gut, dass Sie da sind. Die hecken uns wie die Spatzen einen Obstkuchen. Ich habe nur genickt. Dann wollen wir essen. Einheimisch. Auf einem Markt. Alles fremd, neu, interessant und wirklich lecker. Montag habe ich angefangen. Ich muss viel zwischen Keller und drittem Stock hin und her rennen. Es gibt keinen Fahrstuhl und die neuen Server stehen im Keller. Sollen aber im dritten Stock funktionieren. Ich habe sogar Kabel verlegt. Ich alleine. Wenn das meine Kollegen wüssten. Sie wollten mir einen einheimischen Praktikanten geben, aber ich kann die Sprache nicht, der kann kaum Englisch. Von IT hat er keinen Schimmer. Lass mal gut sein. Das ging die ganze Woche so. Ich baue denen ein neues, sicheres Intranet und Internet. Was die da rumstehen hatten, war finsterstes Mittelalter. Mittwoch waren wir aus. Da war auch ein netter dabei. So eine Mittelalte, die über alles lacht. Aber irgendwie war das auch schön, dass die so viel lacht. Naja, wenn man länger hier ist, freut man sich wahrscheinlich über alles. Das ist einigermaßen Neues. Freitag war ich wieder was trinken. Erst mit allen, dann sind Annette und ich alleine weiter. Irgendwie war die ganz schön wild drauf. Die wollte immer noch weiter und noch weiter. Wir haben erst getrunken und dann eher gesoffen. Hier gibt's einen Schnaps, den stellen sie aus so einer komischen einheimischen Frucht her. Der haut rein. Boah. Der haut rein. Boah, geil. Irgendwann hat mich Annette zurückgefahren. Besoffen, wie sie war. Ich dachte, vielleicht will sie noch... Ob ich sie frage, ob sie... Aber nee, die hat sich ganz komisch verabschiedet. Die hat so... Die war plötzlich ganz kalt. Die blieb im Auto sitzen und hat die Hände ins Lenkrad gekrallt, als ob es runterfiele, wenn sie loslässt. Dann hat sie mir zugenickt zum Abschied. Das war so... Jetzt würde ich sagen, das war seltsam. Damals dachte ich, die hat Angst, dass wir eine schöne Nacht haben und 4 Tage später bin ich weg. Naja. Es waren dann nur 8 Stunden. 8 Stunden später war ich weg. Samstag. Okay. Samstag haben sie mich geholt. Dann hierher. Dann ist jetzt Sonntag. Dann 24 Stunden. Sonntag früh. 24 Stunden. Das ist der Anfang. Das ist nichts. Das ist noch im Zeitrahmen. Das heißt, ich kann, ich meine... 48 Stunden. 48 Stunden. Dann wird es blöd, oder? Ist das nicht so? Ich habe keine Ahnung. Die haben mir in das Zimmer gelegt, in dem ich wohne, während ich hier bin. Infos für Gäste stand da drauf. Habe ich aber nicht gelesen. Hatte ich keinen Bock. Vielleicht eher da. Gut, die werden nicht reinschreiben, dass man hier ab und zu entführt wird und wie lange das dauert. Die werden hoffentlich im Hintergrund an meiner Freilassung arbeiten. Auf Hochtouren. Die werden mich hier rausholen. Das wird alles ein Scherz gewesen sein. Eine Geschichte, die man ab und zu erzählt. Ein Ferienerlebnis. So wird das sein. Die machen das, klar. Die müssen das machen. Die wissen vielleicht noch gar nicht, dass ich entführt wurde. Wenn Sonntag ist. 24 Stunden, fuck. Die hocken in ihren Expat-Wohnungen und lesen Bücher und schauen Fernsehen übers Internet, das sich dauernd aufhängt. Und wissen noch gar nicht, dass ich hier bin. Nicht mehr hier bin. Dass ich jetzt... Das zieht mich echt runter. Ich muss pinkeln. Ich muss total pinkeln. Der Eimer, wo ist der Eimer? Ich... Und der Eimer. Okay, hör mal zu. Du Eimer. Ich werde nicht in einem geschlossenen Raum mit vernageltem Fenster in einen Eimer pissen. Sorry, da warte ich lieber, bis es mir zu den Augen rauskommt. Verdammt! Je mehr man nicht an etwas denken will, umso mehr denkt man dran. Denkt nicht ans Pinkeln. Denkt nicht dran. Hahn dran. Arm dran. Bein ab. Oh Gott, stell dir das vor. Mann, ich muss aufs Klo. Ah! Jetzt wieder Schritte. Nein, ich hab nicht geschrien. Es tut mir leid. Schlüssel im Schloss, Tür auf. Nein, echt, Entschuldigung. Typ rein. Ich bin jetzt wieder still. Er stellt Essen hin, noch eine Flasche Wasser. Er schreit, er zeigt auf eine Wand. Ich nicke. Wieso zeigt er auf die Wand? Was soll das heißen? Warte mal, kann ich vielleicht kurz aufs Klo? Hey, kann ich... Tür zu. Schlüssel im Schloss, Stille. Ja, weißt du was? Dann leck mich doch! Du Penner! Du Vollhorst! Du dritte Welthonk! Mich kriegst du nicht, Schlein! Mich? Ihr wollt mich? Ihr wollt mir Angst einjagen? Mit dem bisschen hier? Mit einem grauen Raum und einem vernagelten Fenster wollt ihr mir Angst einjagen? Seid ihr noch ganz bei Trost? Ihr unterentwickelten Spasten! Ich hab schon in Eimer gepisst! Da hattet ihr noch nicht mal Eimer! Ich pinkle im Stehen. Es ist okay, oder ne? Es ist fantastisch. Oh. Erst dann fällt es mir ein. Ich habe ihn ja gesehen. 1, 2, 3, 4. Wenn man es genau nimmt, läuft es hier nicht gut. So hat Stracke das gesagt. Stracke ist der Leiter des Binationalen Zentrums für Zusammenarbeit. Wenn man es genau nimmt, läuft es hier nicht gut. So ein abgeklärter Mitfünfziger. Irgendwann hat er gesagt, wir kommen hier seit Jahren keinen Schritt weiter. Fragen Sie den Botschafter, falls der überhaupt mal hier ist. Der glaubt ja auch nicht mehr dran. Das ist so ein Drecksland. Und noch später, das war aber bei dem Treffen am Mittwoch, wo wir so viel getrunken haben, da sollte man wirklich einen Bombentempel. Da hat er gekichert und gesagt, dann wäre Ruhe. Das ist so ein Drecks, da sollte man wirklich einen Bombenteppich drüber ausbreiten. Dann wäre Ruhe. Ich habe mir das so gemerkt, weil dieses Bild mit dem Teppich, das blieb hängen. In Bombenteppich ausbreiten, das sagt der Leiter des Zentrums für Zusammenarbeit. Wenn mich nicht alles täuscht, bin ich seit 5 Tagen hier. Und Nächten. Sie bringen mir vormittags Reis mit Gemüse und abends Reis mit Gemüse. Ich kriege eine kleine Flasche Wasser alle 2 Tage. Ich entleere mich in den Eimer, der bis jetzt 2-mal gegen einen frischen ausgetauscht wurde. Ich habe manchmal Magenkrämpfe, was wahrscheinlich am Reis liegt. Ich schlafe sehr schlecht, was an der schlechten Luft liegt. Und ich habe eine Zuversicht, die mich selber erstaunt. Ich bin sogar so weit, dass ich schon an den Gegenschlag denke, dass ich mir ihre Fehler merke. Ich habe euch gesehen, ihr dummen Köpfe. Warum zieht ihr euch nicht was übers Gesicht, bevor ihr hier reinkommt? Ich kann euch im Schlaf nachzeichnen. So genau habe ich euch gesehen. Ein großer, ein dicker, ein Schnurrbart, ein Vollbart, schwarze Haare, braune Augen, gelbe Zähne. Ich habe am Anfang immer reflexartig auf den Boden geschaut, aber das mache ich nicht mehr. Ich schaue sie mir jetzt immer genauer an. Der Große hat eine Narbe in der linken Augenbraue. Der Dicke macht alles mit der einen Hand, als ob er die andere nicht benutzen kann. Ich studiere ihre Bewegung. Wie sie reinkommen, wie sie schreien, wie sie mich zur Wand drehen und ein Essen hinstellen oder den Eimer austauschen. 1, 2, 3, 4, 5 Schritte in die Länge. 1, 2, 3, 4 Schritte in die Breite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schritte diagonal. Es muss eine Erdgeschosswohnung sein. Entweder privat oder ein Unterschlupf der Organisation, die mich entführt hat. Tagsüber ist es ruhig in der Wohnung, abends wird unverständlich geschrien. Vor dem Fenster genau umgekehrt. Tagsüber wird geschrien, abends ist es ruhig. Mir ist aufgefallen, dass ich kaum Fahrzeuge höre. Mal ein hustender Diesel, aber sonst nichts. Wahrscheinlich haben sie mich wohin gebracht, wo man schwer hinkommt. Der Schlüssel im Schloss dreht leise. Die Tür geht auf. Licht fällt rein. Ich werde dir weiter ins Gesicht schauen, du Arschloch. Im Gegenlicht der Umriss einer Frau. Schlank. Groß. Die Taille einer Bauchtänzerin. Sie schließt hinter sich die Tür. Ich weiche zurück, bis ich mit dem Rücken an der Wand mit dem Fenster anstoße. Sie steht da. Sie hat keinen Reis dabei. Sie schaut mich direkt an. Ein Leuchten. Sie zieht ihr dunkles Haar durch die Finger. Sie lächelt. Sie kommt näher und näher. Bleibt etwas zu nah vor mir stehen. Sie riecht. Oh, wie sie riecht. Sie fährt mir mit der Hand über die Wange. Dann wird aus ihrem Lächeln ein verzweifelter Blick. Nein, es ist nicht so schlimm. Bitte lächle weiter, schöne Frau. Es ist schon in Ordnung. Sie holt aus und sie... Sie gibt mir eine monströse Ohrfeige. Geschrei. Wasser ins Gesicht. Noch mehr Geschrei. Noch eine Ohrfeige. Man zerrt mich von der Matratze hoch. Ich werde auf einen Holzstuhl gedrückt. Sie ziehen mir mit Kabelbinder die Hände hinter dem Rücken zu. Dann befestigen sie meine Unterschenkel an den Stuhlbeinen. Immer noch Geschrei. Ich habe eine Lampe im Gesicht. Ich kann kaum was erkennen. Aber sie sind dieses Mal zu dritt. Waren sie nicht auch zu dritt, als sie mich geholt haben? Ist das ein gutes Zeichen? Mir wird schlecht. Hey, mir ist schlecht. Hallo? Mir kommt es hoch. Ich übergebe mich neben den Stuhl. Für einen ganz kurzen Moment ist Ruhe. Oder höre ich nur das Geschrei nicht, während ich würge? Nochmal Wasser ins Gesicht. Danke, du Drecksack. Jemand schiebt mein Kinn hoch. Es blitzt. Dann nochmal. Ich habe weiße Punkte in den Augen. Es tut weh. Ich bin blind. Sie haben mich geblendet. Die Kabelbinder werden durchgeschnitten. Jemand tritt mich vom Stuhl. Ja, der tritt mich wirklich vom Stuhl. Das muss doch nicht sein. Das macht mich jetzt echt fertig. Bei aller Entführerarschigkeit, aber mich vom Stuhl treten, das ist wirklich das Letzte. Du feige Sau. Was soll das? Wozu? Du hast mich doch schon entführt. Ich weiß, dass es nicht um mich persönlich geht, dass ich nur ein Objekt bin. Schon klar. Also dann hast du mich nicht vom Stuhl zu treten. Klar? Ist das klar? Mir kommen die Tränen. Es riecht nach Kotze. Ich bin allein. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich schon hier bin. Ich glaube nicht daran, dass man mich hier jemals findet. Ich bin... Hilfe. Hilfe. Bitte helf mir doch. Ihr müsst mir doch helfen. Bitte. Hilfe. Ich bin hier! Hallo! Ich bin am Ende. Ich zähle jetzt die Essen. 2 Essen am Tag. 12 Essen. 6 Tage. Vor 12 Essen haben sie mich fotografiert. Ich zehre immer noch davon, denn ein Foto ist ein gutes Zeichen. Ein Foto heißt, dass etwas passiert. Heißt, dass sie einen Lebensbeweis irgendwo hinschicken. Sie haben Kontakt zu den Deutschen. Es wird nicht mehr lang dauern. Du musst nur noch ein bisschen durchhalten. Komm schon, streng dich an. Sie können dir alles nehmen, nur nicht die Hoffnung. 2 Essen später liege ich wie ein Embryo am Boden und bin sicher, dass ich niemals hier rauskomme. Wenn sie vor 7 Tagen 2 Fotos von mir gemacht haben und bis jetzt immer noch nichts passiert ist, dann klappt irgendwas nicht. Ich renne im Kopf im Kreis, bis mir schwindelig wird. Ich boxe gegen die Wand, bis meine Knöchel bluten. Ich laufe den ganzen Tag im Zimmer auf und ab. 1, 2, 3, 4 Schritte in die Länge. 1, 2, 3 Schritte in die Breite. 1, 2, 3, 4, 5 Schritte Diagonal. Ich könnte schwören, es waren bisher 1, 2, 3, 4, 5 Schritte in die Länge, 1, 2, 3, 4 Schritte in die Breite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schritte diagonal. Jetzt überall ein Schritt weniger. Ist das Zimmer geschrumpft? Mache ich größere Schritte? Was soll das? Die setzen mich unter Drogen. Mit jedem Essen und Trinken setzen die mich unter Drogen und transportieren mich durch die Gegend. Wahrscheinlich stellen sie mich bewusstlos in einem Käfig auf dem Dorfplatz aus und alle lachen über mich. Ihr Wilden, ihr Barbaren, ihr Ungeheuer. Wer sagt denn, dass inzwischen nicht schon Jahre vergangen sind? Der Mensch hat für vieles einen Instinkt, nur nicht für Zeit. Meine Haare reichen bis über die Ohren. Mir wächst der Bart von der Oberlippe in den Mund. Ich stinke. Es ist mir egal. Ich stinke. Zwei Essen später. Ich liege auf der Matratze und bete, dass endlich der Schlaf kommt. Der Schlaf. Die Bewusstlosigkeit. Das ist der einzige Zustand, in dem ich es hier aushalte. Ich bin ein atmender Toter. Ich bin ein Koma-Patient, der nicht im Koma liegt. Meine Aufgabe ist zu überleben. Zwei Essen. Überleben. Zwei Essen. Überleben. Zwei Essen. Überleben. Das Schlimmste, was ich meinen Entführern antun könnte, wäre nicht weiterzuleben. Ich denke zum ersten Mal darüber nach, mich umzubringen. Das ist verwunderlich, weil ich eher über Selbstmord nachdenke als über Flucht. Dann dumpfe Geräusche. Langsame Schritte. Schwere Schritte. Als ob jemand etwas trägt. Oder schleicht. Ja. Ich presse mein Ohr an die Wand. Ich sehe tarnuniformierte Deutsche. Das MG im Anschlag. Sie schleichen in schweren Stiefeln den Gang entlang. Geben Zeichen mit den Fingern. Klar, die haben eine Drohne überm Haus. Seit Tagen. Die warten nur auf den richtigen Moment, mich rauszuholen, ohne mich zu gefährden. Ich muss von der Tür weg. Die werden sie wahrscheinlich aufspringen. Ich muss auch vom Fenster weg, falls sie dort reinschießen. Ich gehe in der Ecke in die Hocke. Sie sind vor der Tür. Sie laden durch. Der Schlüssel. Die Klinke. Sie haben das Schloss geknackt. Ich drücke den Kopf auf die Knie. Freiheit. Sonnenlicht. Blauer Himmel. Ich komme. Der Große und der Dicke bringen einen Eimer. Sie stellen ihn in die Zimmermitte. Sie schreien irgendwas. Sie gehen. Sie schließen ab. Ich weiß nicht, wie lange ich hier bin. Es sind 13 Tage seit dem Foto. Wahrscheinlich 13 Tage und unzählige mehr, seit sie mich aus dem Gästezimmer der Botschaft entführt haben. Aber es ist das absolut allererste Mal, dass ich die Möglichkeit bekomme, mich zu waschen. Klares Wasser. Und Kernseife. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich ziehe mich nackt aus und feiere eine Party. Ich fühle mich wie ein Penthouse-Poolbesitzer. Ich albere mit dem Wasser herum. Ich reibe fast die gesamte Seife an mir auf. Ich rieche wie eine Wäscherei. Sie bringen das zweite Essen des Tages und nehmen das Wasser mit. Ich weine, wie ein kleines Kind. Ich werfe die Schale Reis mit Gemüse gegen die Wand. Ich will keinen Reis. Ich will das Wasser. Gebt mir mein Wasser wieder. Gebt mir Seife. Ich hasse euch. Ich hasse mich. Ich will nicht mehr. Bitte. Ich will nicht mehr durchhalten müssen. Nackt und nass schreie ich in die Matratze, bis ich heiser bin. Der Schlüssel, das Schloss, die Tür geht auf. Schon wieder Essen? Leckt mich. Der Große schreit mich an. Ich schaue nicht hin. Ich kriege einen Fuß in den Rücken. Mehr ein Schubsen als ein Tritt. Ich bin mir sicher, das war der Fuß des Dicken. Ein dicker Fuß. Ein dicker, beschuhter Fuß. Du kannst mich mal. Du dickes, ekliges Schwein mit dem hängenden Arm. Er tritt fester. Noch mehr Geschrei. Wie erbärmlich ist es denn, einen nackten, am Boden liegenden, verzweifelten Mann zu treten. Sie werfen eine Decke über mich. Danke. Die Decke ist zu kurz. Ich will keine Decke. Ich hatte die ganze Zeit keine Decke. Das ist keine Decke. Das ist ein Hemd. Scheiße, ein Hemd? Ein frisches Hemd? Ich drehe mich um. Ich schaue in den Schein einer Taschenlampe. Ach, ich werde blind. Sie schreien mich an. Sie haben mich nicht getreten. Sie haben ein paar Schuhe auf mich draufgeworfen. Ach du Scheiße. Die haben mir Wasser gebracht, weil die wollen, dass ich mich frisch gewaschen, frisch anziehe, weil die es... Scheiße, es geht los. Ich ziehe mich an, so schnell ich kann. Ein blau-rot kariertes Hemd. Eine graue Leinenhose. Dazu die Stiefel. Ohne Socken. Keine Unterwäsche. Die Hose ist mir viel zu groß. Ich muss sie festhalten. Sie drücken mir die Arme auf den Rücken. Die Kabelbinder schneiden mir in die Handgelenke. Es kommt mir vor wie eine Streicheleinheit. Sie ziehen mir den schwarzen Beutel über den Kopf. Hallo, alter Freund. Lang nicht mehr gesehen. Sie zerren an mir. Ich will laufen. Die Hose rutscht mir in die Kniekehlen. Mein Pimmel hängt in den Raum. Sie schreien. Sie ziehen. Ich soll stehen bleiben. Ist doch egal. Ist doch nur ein Pimmel. Was brauche ich eine Hose, wenn ich nach Hause kann? Der Dicke hält mich fest. Der Große geht. Was ist los? Der Dicke dreht mir die Kabelbinderhände um. Es tut weh. Meine Handgelenke brechen. Gleich. Ah, aua. Hör auf. Wieso gehen wir nicht weiter? Nicht umdrehen, bitte. Ich will nicht hierbleiben. Komm schon. Die Wohnungstür. Etwa 10 Schritte geradeaus. Dann Stufen. 4 Stück. Stück oder fünf. Ich stolpere eher, als dass ich laufe. Ich bin im Freien, das ist unglaublich. Ich habe den Kopf in einem schwarzen Sack, die Kabelbinderhände auf dem Rücken und werde an beiden Schultern gehalten. Aber ich fühle mich so frei, wie seit dem Abitur nicht mehr. Oh Gott, mir kommen die Tränen. Ich weine in den schwarzen Sack. Ich werde auf eine Rückbank gedrückt. Drei Autotüren schlagen zu. Der Motor stottert. Wir fahren los. Bei jedem Schlagloch schlägt mein Steißbein durch das Autopolster. Das Auto muss unglaublich alt sein. Oder ich muss unglaublich dünn sein. Ich versuche mir die Kurven zu merken. Ich gebe auf. Wir fahren ziemlich lang. Ich finde, wir fahren ziemlich lang. Das Auto hält ein paar Mal. Jedes Mal steigt mein Puls, weil ich denke, jetzt sind wir da. Aber dann fahren wir doch wieder weiter. Jetzt schalten Sie den Motor aus. Die Türen gehen auf. Zerren, schieben, drücken. Aua! Geschrei. Aber leiser. Ich stolpere. Ich laufe auf Sand oder Kies. Ich sehe einen Feldweg vor mir. Ein dunkler, verlassener Feldweg, wo Sie den Austausch durchführen werden. Sie geben mich her und bekommen einen Aktenkoffer mit Geld oder sowas. An Stufen. Eine Tür. Eine Tür? Die Stimme einer Frau. Hallo? Hallo? Hey, Sie! Noch eine Tür. Eine Treppe. Steil und abwärts. Moment mal. Klamme Luft. Moder. Kabelbinder werden durchgeschnitten. Ein metallenes Geräusch. Wie ein Schlüsselbund. Eisen an meinem Handgelenk. Das Handschild. Scheiße. Ja, man drückt mich zu Boden. Josh. Mein linker Arm hängt auf Schulterhöhe in den Handschellen. Sie reißen mir den Sack vom Kopf. Das ist kein Austausch. Die haben mich woanders hingebracht. Stiefel auf Treppe. Entfernen sich. Hey. Das ist ein Keller. Da steht Zeug, wie man es in einen Keller stellt. Kisten, leere Flaschen, ein landwirtschaftliches Gerät, vielleicht ein Pflug. Oh Mann, Mittelalter. Licht aus, Tür zu, Dunkelheit. Hey, halt, nein, nicht so, nein, hey, hey! Dunkel, Dunkelheit. Dann der Gedanke, die haben mich verkauft. Der Dicke und der Große haben mich verkauft, weil die Deutschen mich nicht wollten. Vielleicht haben die Deutschen mich auch gar nicht gesucht. Deshalb ist es so lange her, dass die das Foto gemacht haben. Es interessiert sich einfach niemand für Klar. mich. Klar, welche Regierung wird denn irgendwas riskieren für einen Techniker? Und ich bin nun mal ein Techniker. Ein Normalo. Ich bin ein IT-Fuzzi ohne Recht auf Rettung. Und deshalb haben mich der Dicke und der Große verkauft. Fuck! Und da breitet sich eine Gleichgültigkeit in mir aus. Eine Gleichgültigkeit, die schlimmer ist als jede Hoffnungslosigkeit. Wenn man hoffnungslos ist, dann brennt man noch für etwas. Aber wenn man gleichgültig ist, dann ist es vorbei. Dann weint man nicht. Dann schreit man nicht. Dann kämpft man nicht. Das ist meine erste Nacht in dem Keller. Ich stehe auf. Ich ziehe meine Hand aus der Handschelle. Das geht ganz einfach. So dünn bin ich geworden. Ich drehe mich im Kreis. Ich sehe Linien. Linien, die breiter werden und enger. Parallelen treffen sich in der Unendlichkeit. Ich stoße mich ab, spüre den Boden nicht mehr, hänge. Ich hänge in der Luft. Mit dem Kopf, der nicht mein Kopf ist, berühre ich die Decke. Huch! Ich muss lächeln. Ich greife über mich. Da sind Holzbalken. Ich kann sie ganz leicht zur Seite schieben und hindurchschweben. Ich schwebe. Tatsächlich. Das ist die realste Halluzination, die ich je hatte. Ich schwebe durchs Erdgeschoss in den zweiten Stock, zum Dach hinaus, über dem Haus. Ich sehe den Ort, das Dorf, inmitten von Feldern, Landwirtschaft, Kühe auf einer Weide, Pferde auf einer Koppel, einen Bachlauf. Das Bild ein Gemälde, Van Gogh oder so jemand, nur viel kitschiger. Ich steige höher, ich sehe die Lichter der nächsten Stadt und der übernächsten. Sie flirren in der Atmosphäre. Noch höher, über den Bergen, über den Wolken. Ich sehe jetzt das ganze bekackte Land. Ich liebe dieses Land. Plötzlich liebe ich es. Da steht ein Tisch. Mitten in der Luft. Ein Tisch. Ich setze mich. Ich habe immer noch keinen Körper. Ich bin immer noch nur ein Gedanke. Und der setzt sich an den Tisch. Ein Tisch über den Wolken, in der Schwärze der Nacht. Irgendwo am Himmel, weiße Tischdecke, frisch gestärkt, Besteck von außen nach innen. Hey, da ist der deutsche Adler drauf. Muss das sein? Dampfende Töpfe, kein Reis. Da sitzt jemand. Wer? Hallo? Sagt Annette. Sie klingt hektisch. Hallo, kannst du mich hören? Ihre Stimme klingt verzerrt. Wie geht's dir? Ich nicke. Sag doch was. Ich bin okay. Gut, das ist gut zu hören. Wir arbeiten dran, okay? Ich hätte dich gerne gefragt, ob du noch mit reinkommst. Sie müssen mir jetzt genau zuhören. Ich habe nicht viel Zeit. Was? Wieso siehst du mich? Wir können Sie nicht holen. Es knistert an der Telefonleitung. Derzeit. Wir können Sie derzeit nicht holen. Das... Bleiben Sie ruhig, bitte. Sie glauben, Sie hätten den Botschafter entführt. Wir haben Ihnen erklärt, wer Sie sind und weshalb Sie in der Botschaft geschlafen haben. Aber Sie glauben uns nicht. Verstehen Sie? Die glauben, Sie hätten den Botschafter entführt. Ich... Wir können nicht auf Ihre Forderungen eingehen, weil Sie mit uns nicht über Sie verhandeln, sondern über den Botschafter. Und das geht nicht. Das können wir nicht akzeptieren. Das kann der deutsche Staat nicht akzeptieren. Der deutsche Staat? Ja, Deutschland ist nicht erpressbar. Sie wollen Geld. Und bei uns leben die Exilanten im Austausch gegen den Botschafter. Aber sie haben nur Sie. Nur mich? Sie wissen, wie ich das meine. Es tut mir leid. Wir arbeiten dran. Annette? Annette, wie? Soll ich hier etwas ausrichten? Sie müssen durchhalten. Sag mir bitte, wie lange ich schon entführt bin. Wie lange? Wie lange? Na, seit... Der Dicke nimmt das Telefon von meinem Ohr an seines und schreit hinein. Die weibliche Stimme schreit knisternd zurück. Der Große öffnet die Autotür und zerrt mich raus. Er lehnt mich gegen das Auto und drückt mir mit einer Hand gegen die Kehle. Der Dicke ist auch ausgestiegen und schreit in das Telefon. Wir stehen auf einem Feld. Etwa 100 Meter entfernt leuchten zwei Autoscheinwerfer in unsere Richtung. Das müssen die Deutschen sein. Die Heimat hinter zwei Scheinwerfern. Der Große zieht eine Pistole und hält sie mir gegen den Kopf. Der Dicke wirft das Telefon in Richtung der deutschen Scheinwerfer und brüllt etwas. Der Große schreit zum Dicken. Der Dicke schreit zurück. Dann Stille. Der Große spannt den Hahn. Urin läuft mir die Beine runter. Immer noch Stille. Aber man kann sie packen und in Streifen schneiden. Dann erlöschen die deutschen Scheinwerfer. Hirschschweine. Der Große schießt in die Luft und schlägt mit der Waffe aufs Autodach. Annette lächelt mich an, während sie mir Suppe auftut. Markklößchensuppe, sagt sie. Markklößchensuppe. Die magst du doch so gern. Ich lächle zurück. Die magst du doch so gern. Ja. Markklößchensuppe. Das ist meine Oma. Das ist Weihnachten. Der 70. Geburtstag von Onkel Hans. Ich nehme den Löffel mit dem eingravierten deutschen Adler und fange an, die Suppe zu essen. Sie ist heiß. Sie ist lecker. Sie ist sehr zu Hause. Ein Tropfen rollt mir vom Löffel. Und ich sehe ihm nach, wie er den weiten Weg zur Erde nimmt. Weit, weit unter mir. Militärischer Schutz. Deutschland ist bereit. Der Einsatz nicht einfach. Verantwortung zu stellen. Ich beschließe zu fliehen. Nachdem ich mich selbst im Fernsehen gesehen habe. Licht an. Rasierklingen in den Augen. Der Große schreit mich an. Er löst die Handschelle vom Heizkörper und drückt mir die Hände auf den Rücken. Handschellen. Wir stolpern die Kellertreppe rauf. Er hat es total eilig. Noch ein Austausch? Wieso hat er den Sack weggelassen? Wollen Sie mich jetzt erschießen? Rechts um. Ein kleiner Flur. An einem Badezimmer vorbei. Links um. Ein Wohnzimmer. Auf dem Sofa sitzt eine Frau. Jung, schlank. Sie zieht ihr langes Haar durch die Finger. Unsere Blicke berühren sich. Ohrfeige. Sie schaut zu Boden. Der Dicke steht einarmig fuchtelnd vor dem Fernseher. Der Große hinter mir. Beide schreien mich an. Der Fernseher schreit auch. Ich schaue zum Fernseher. Ich sehe fern. Aber ich verstehe nicht. Auf Bild ein Laufband unten. Oben links die Uhrzeit. 20.44 Uhr. Dazwischen ein Sprecher in schlecht sitzendem Anzug und... Ich... Immer wieder das Bild von mir. Zerzaustes, fettiges Haar, nasse Wangen, gekniffene Augen. Das graue Zimmer als Vermutung im Hintergrund. Schnitt. Die Kanzlerin an einem Stehpult. Sie spricht. Ich verstehe nichts, weil der Dolmetscher über sie drüber redet. Dann doch ein Wort. Entschlossen. Nur dieses Wort aus dem Mund der Kanzlerin. Entschlossen. Schnitt. Neben der Kanzlerin ein General. Streifen auf den Schultern. Bunte Fähnchen auf der Brust. Auch er redet synchronisiert. Schnitt. Ein Schwenk über Kampfflugzeuge. Tornados. Der Dicke schreit. Er kommt auf mich zu. Er rüttelt mich am Kragen hin und her. Er zeigt wieder auf den Fernseher. Schnitt. Wieder mein Bild. Daneben die deutsche Fahne. Schnitt. Ein Haus. Von außen. Ein kleiner Vorgarten. Schnitt. Ein Fahnenmast. Das ist die Botschaft. Schnitt. In der ich im Gästezimmer geschlafen habe. Schnitt. Wieder ich. Schnitt. Wieder die Kanzlerin. Schnitt. Der General. Schnitt. Der General. Schnitt. Die Flugzeuge. Schnitt. Ich. Schnitt. Die Botschaft. Ich. Die Tornados. Die Kanzlerin. Die Botschaft. Ich. Im Keller. Ich reiße an meinen Handschellen, bis mir der Arm abfällt. Dunkelheit. In meinem Kopf nur noch ein Wort. Flucht. Wenn das nur annähernd so ist, wie ich es, wie wir es im Fernsehen gesehen haben, dann heißt das, dass ich für meine Entführer nutzlos geworden bin. Die haben jetzt andere Sorgen. Die glauben, man hat sie verarscht. Die wissen, man hat sie verarscht. Das ist nicht der Botschafter. Und was kam im Fernsehen? Ich als Botschafter. Scheiße! Ich weiß, was die jetzt machen. Die graben im Garten ein Loch, stellen mich davor und schießen mir in den Kopf. Rache! Klar! Wozu sollen die mich behalten? Die warten gerade auf einen Bombenteppich. Scheiße! Ich muss hier raus. Sofort. Ihr Schweine. Ihr Deutschen, meine ich. Wieso lasst ihr das zu? Das ist so ein Drecksland. Da sollte man wirklich einen Bombenteppich drüber ausbreiten. Ich höre Stracke, als ob er neben mir säße. Ich bin sicher, dass mein Handgelenk blutet. Wir haben sie in der Botschaft untergebracht. Ist das nicht toll? Wieder Stracke. Der Botschafter ist gerade in Asien und das Gästezimmer um einiges komfortabler als bei uns im Institut. Was sagen Sie? Etwas gibt nach. Ich denke erst, es ist mein Handgelenk, aber es ist der Heizkörper, an den ich angekettet bin. An Pfeifen. Luft entweicht. Wasser. Es stinkt faulig. In dem Bett hat schon Kofi Annan übernachtet. Kennen Sie noch, bevor er UN-Generalsekretär wurde? Stracke grinst. Macht das Bett aber auch nicht bequemer. Ich kann die Handschellen ans Ende des abgerissenen Rohres führen. Yes! Ich stehe auf. Ich stehe in der Dunkelheit. Ich ertaste eine Wand. Ich folge der Wand. Autsch. Was war das? Das ist alles so faul, wie es hier dunkel ist. Das ist alles so faul, wie das faule Wasser aus dem abgerissenen Heizkörper. Da ist eine Tür. Eine Tür? Ich öffne die Tür. Sie geht mit einem Kleben auf. Die Dunkelheit bleibt. Ich taste. Das ist ein Kühlschrank. Depp! Willst du in den Kühlschrank fliehen? Wo ist diese blöde Treppe? Warum bin ich ohne Zeit und Raum? Ein Blumentopf fällt um. Ich stoße gegen ein Fahrrad. Holzkisten. Flaschen klirren. Sei leise! Was willst du überhaupt machen, wenn du die Treppe gefunden hast? Rauslaufen und dich höflich verabschieden? Was, wenn die Tür zu ist? Holz, das ist die Treppe. Rechts die Wand, links nichts. Knarzende Stufen, schadendes Laufen. Kann mich nicht erinnern, dass die so viele Stufen hatte. Und noch eine, und noch eine. An meinem linken Handgelenk schlenkert die Handschelle. Ups, ich bin oben. Die Tür. Scheiße, keine Klinke. Wo ist die Klinke? Hände auf rauem Holz. Da, ein Knauf. Die Tür hat einen Knauf. Raus. Treppenstufen, staubige Straße, Dämmerung, wieder linksum. Ich renne so schnell ich kann. Ich lache beim Rennen. Ihr seid so doof, denke ich. Oh Mann! Seid ihr doof? Großer und dicker. Ich renne aus dem Ort. Das ist nicht mal ein Ort. Nicht mal ein Dorf. Das hier ist eine Ansammlung von 4 bekackten Häusern in eurem bekackten Land voller Deppen. Zu doof, den Botschafter zu entführen. Zu doof, zu sprechen, ohne zu schreien. Zu doof, um richtig doof zu sein. Meine Oberschenkel tun weh und mein Großzeh am linken Fuß. Ich renne auf der Straße. Was heißt Straße? Feldweg. Ich darf nicht auf dem Weg rennen. Da finden sie mich. Ich renne in ein Feld, in ein Querfeld. Ich renne Querfeld ein. Ich zerschneide mir die Fußsohlen. Ich merke es nicht. Ich klettere über einen Zaun, springe über einen Bach. Ich renne weiter. Hier wächst was. Weizen, Roggen. Die Pflanzen zerren an meinen Hosen, wollen mich aufhalten. Ich renne weiter. Stelle fest, es ist nicht Abenddämmerung, es ist Morgendämmerung. Der Morgen erwacht. Ich pflüge weiter durch das Feld. Dann noch eins, gelb wie Raps. Wieder ein Zaun. Danach eher Weide als Feld. Ich renne an Kühen vorbei. Monströs große Kühe. Sie nicken mir beiläufig zu. Ich kann es nicht fassen. Ich bin ihnen entkommen. Am Himmel ziehen Störche in V-Formation vorbei. Sind das Störche? Ein Surren. Ich renne durch einen Mückenschwarm. So wie ich grinse, habe ich bestimmt alles voller Mücken zwischen den Zähnen. Wieder ein Bach, diesmal breiter. Ich springe, lande kurz nach der Hälfte. Ein paar Schritte muss ich warten. Kaltes Wasser bis zur Hüfte. Keine Zeit zu trinken. Durch Schilf eine Böschung hoch. Wiese, Wildwuchs. Immer noch das Surren. Es wird lauter. Die Störche sind Flugzeuge. Sie knallen über den Himmel wie ein Strich, wie 9 Striche. Ich zähle 9 surrende Störche. Das ist der Bombenteppich. Scheiße! Ich renne an einer Scheune vorbei. Offenes Tor. Der Geruch von Gülle. Ein riesiger Misthaufen. Kein Mensch, weit und breit. Ein Traktor mit platten Reifen. Hinter der Scheune fällt bergab. Ich renne schneller, als es meinen Füßen möglich ist. Eine Vogelscheuche winkt mir zu. Gleich hebe ich ab. Talsohle erreicht. Einen Feldweg quer geschnitten. Schotter sticht mir in die Fußsohlen. Weiter zwischen Obstbäumen in Reih und Glied. Wie Soldaten. Dann wieder Wiesen. Diese unendlichen Wiesen. Mehrere Jahre lange. Irgendwo links ein Strommast trägt seine Stromlast. Ich finde mich witzig. Ich steuere auf einen Wald zu. Die Sonne erobert den blauen Himmel und ich erreiche den Wald. Ich betrete den Wald, wie man ein Kaufhaus betritt. Langsam, staunenden Auges. Sofort umfängt mich eine Kühle. Es riecht nach Harz. Die Tannenzapfen auf dem Boden massieren meine Fußsohlen. Alles ist dumpf, abgefedert. Meine sich beruhigende Atmung, wie in Schutzfolie gehüllt. Ich fühle mich fast wie zu Hause. Nur die Unübersichtlichkeit erzeugt Unwohlsein. Ich erkenne Rehe, Hirsche und Elche, wo Zweige und Baumstümpfe übereinander liegen. Sonnenstrahlen schneiden bis ins Unterholz. Staub perlt in ihnen. Ich gehe auf den leuchtenden Horizont zu. Grelles Licht, das nicht weiter in den Wald vorzudringen vermag. Mir wird fast kalt, weil ich vom Rennen so vollgeschwitzt bin. Jetzt kann ich die Wiese hinter dem Wald schon erkennen. Oder ist es eine Lichtung? Ich laufe zwischen den letzten Bäumen hindurch und verlasse den Wald. Aus der Kühle trete ich ins Sonnenlicht. Ich lege den Kopf in den Nacken und schließe die Augen. Die Sonne leuchtet sogar durch meine geschlossenen Lider. Sie bringt mein Gesicht auf angenehme Weise zum Glühen. Mir wird ganz wohlig. Die Härchen auf meinen Armen stellen sich auf. Ich atme tief ein und aus. Grillen zirpen, Vögel rufen, Blätter rascheln. Im Unterholz zerbricht ein Ast. Dann kommen mir Zweifel. Dieses Geräusch aus dem Unterholz, ist kein Ast da. Nochmal. Was? In der Wiese geht eine Tür auf. Leute springen auf mich zu. Ehe ich jemanden erkennen kann, habe ich einen Sack über dem Kopf. Um mich herum wird geschrien. Zerren. Schieben. Ich höre das Surren der Störche, das Pfeifen. Die Einschläge. Der Bombenteppich. Da kommt der Bombenteppich. Endlich. Bombenteppich. Hörspiel von Philipp Löhle. Rollen: Die Geisel Fabian Hinrichs, Stracke Michael Stiller, Annette und Regierungsmitarbeiterin Sandra Gerling. Ton und Technik: Martin Vögele und Tanja Hiesch, Regieassistenz Diana Müller, Musik und Regie Björn S.C. Deigner. Produktion Südwestrundfunk 2018.